O Kobo. O Kobo. O Kobo. O Kobo. O Kobo. O Kobo. Kobo. Du musst ja schon Schwimmhäuser haben. Hier hast du noch was gebrochen. Richard! Krupten! Sackträger Nutzi. Oh, my God.